Isaaks Penis. Mein Retter in stillen Stunden, in der Einsamkeit. Ich schaue dich an, Isaaks Penis. Ich liebe dich. Ich möchte dich liebkosen. Aber du, Isaaks Penis, du sagst immer nein. Isaaks Penis, der du vor mir schreitest. Möchtest du mein Mann werden? In allen Zeiten, die ich sehe, Hornzipfel, Eichel gleich, ich grüße euch Quartier, der Bär grüft! Ich glaubte niemals, dass ich homosexuell werden könnte. Aber als ich Isaaks Penis vor mir sah, war es um mich geschehen. Ich dachte an die schönsten Momente meiner Kindheit. An all diese sanften Prisen, die ich in meinem Leben schon erlebte. Und mit ihnen verband ich das Gefühl, als ich Isaaks Penis sah. Isaaks Penis, der sich dort auf dieser Unterhose abzeichnete, war ein Gedicht, 5 Sterne von mir. Isaaks Penis. Ich wiederhole diese Strophe nochmal, weil Isaaks Penis etwas Großartiges. Alle 88 Tasten auf diesem Klavier können nicht beschreiben, welchen Eindruck Isaaks Penis in meinem Leben hinterlassen hat. Und irgendwie spiele ich immer wieder die falsche Szene. Ich beneide die Frauen, die Isaaks Penis sehen dürfen. Aber ich bin mir sicher, wenn es einen Himmel gibt, Gott wird mir Isaaks Penis schenken. Schwanz ab, Katze, ich liebe dich, Katze, ja, ma, Katze, ne, ja, ma, Katze, ne, ja, ma, Katze, ja, ma, Suzuki, Motorrad, ja, ma, Nissan, Suzuki, Toyota, Toyota. Alkoholexzesse, Somalia, Piraten, Steinbrück, Merkel, Koalition, Merkel, Hitler, Alkoholverbot, immer tiefere Töne, Bierbau oder so sexuell.